Drittes Kapitel: Die gefälschten mittelalterlichen Register der Päpste. Wir lenken nunmehr den Blick in eine ganz bestimmte Richtung, nach Rom. Und zwar halten wir im Geiste Umschau in den Kanzleien der mittelalterlichen Päpste. Uns interessieren in erster Linie die in den Papstkanzleien angefertigten Registerbände. Die überaus hohe Bedeutung dieser amtlichen Aktenstücke der Kurie erklärt sich aus dem Umstande, dass die Geschichtsforschung in ihnen mit Recht das Rückgrat und die Achse der gesammelten mittelalterlichen Überlieferung erblickt. Die Frage, die wir jetzt aufwerfen, lautet: Sollte auch im mittelalterlichen Rom, im Schoße der Kirche, in der Kurie gefälscht sein? Die Register der Päpste, insbesondere das Register Johannes des 8. und Gregors des 7. Unter einem Register versteht man eine Sammlung von Urkundenabschriften, hergestellt in der Kanzlei des Ausstellers, Papst, Kaiser, Bischof und so weiter. Und zwar kommen für die Eintragung in das Register, im Prinzip wenigstens, nur die in der jeweiligen Kanzlei selbst ausgestellten oder doch von der Kanzlei ausgegebenen Diplome in Frage. Das Gegenstück vom Register ist das Kopialbuch oder Chartular, ein Sammelband von Urkundenabschriften, den sich irgendein Empfänger von den Urkunden, die er erhalten, angelegt hat. Die Führung von Registern, in die alle aus einer bestimmten Kanzlei ausgehenden Urkunden, Briefe und Verfügungen eingetragen werden, ist aus dem Bedürfnis der Aussteller hervorgegangen, den Überblick über die Masse der ausgegebenen amtlichen Schriftstücke nicht zu verlieren. Eine geordnete Verwaltung war nur dann möglich, wenn die Verfügung treffende Instanz jederzeit in der Lage war, sich durch Nachschlagen im Register über die wesentlichen Punkte jedes ausgegebenen Schriftstückes zu informieren. Es mussten, wenn die Registerführung in einer bedeutenden Kanzlei nachlässig und lückenhaft betrieben wurde, sehr bald unsichere und auf die Dauer ganz unhaltbare Zustände im Verwaltungswesen eintreten, sodass jeder Aussteller im eigensten Interesse bedacht sein musste, sich ein tadelloses Register anzulegen. Die Päpste haben früh die Bedeutung und Vorteile geregelter Registerführung erkannt. Aus der Überlieferung hören wir, dass sie sich in vielen Fällen auf die Register berufen, sie zur Neuausfertigung verloren gegangener Schriftstücke herangezogen und zwecks Prüfung auf ihre Echtheit vorgelegte Briefe, Urkunden usw. mit den betreffenden Registerkopien vergleichen ließen. Die diplomatische Forschung hat von den mittelalterlichen Registern im Allgemeinen und von den päpstlichen Registern im Besonderen eine hohe Meinung. Die Überzeugung von der Echtheit der erhaltenen Registerbände wurzelt bei den Forschern so tief, dass jeder Zweifel als eine Abirrung der Vernunft empfunden wird. Breslau spricht sich wie folgt über die Registerabschriften aus: Da die Führung der Register unter anderem eben auch den Zweck hatte, Trugwerke als solche entlarven zu können, da überhaupt eine Möglichkeit, nicht aus der Kanzlei hervorgegangene oder von ihr anerkannte Urkunden zur Registratur zu bringen, kaum jemals vorlag, so werden Registerkopien in Bezug auf die Frage der Echtheit den unzweifelhaften Originalen völlig gleichzustellen sein. Perz schreibt im Jahre 1824 über die Register der Päpste: Der unvergleichliche Schatz des Vatikanischen Archivs sind die 2016 Bände päpstlicher Registern, welche in fast nie unterbrochener Reihe als amtliche, immer gleichzeitige Sammlung der Briefe, Urkunden, Befehle, Instruktionen des päpstlichen Hofes mit vielen zu ihrer Erläuterung eingeschalteten Briefen und Urkunden der Beamten oder anderer Mächte von Innozenz den dritten Zeit an erhalten sind. Die Frage der Echtheit verstummt bei dieser aus dem täglichen Bedürfnis einer Weltherrschaft hervorgegangenen, viele hundert Jahre mit ihr bestandenen und in ihren geheimsten Archiven aufbewahrten Sammlung, deren Gebrauch selbst in unseren Jahrhunderten nur in sehr wenigen Fällen und sehr wenig beschränktem Maße gestattet war. Diese Äußerungen sind in mehr als einer Hinsicht recht interessant. Bei Perz verstummt die Frage der Echtheit nicht etwa aufgrund einer gründlichen kritischen Prüfung der einzelnen Registersammlungen, sondern der Zweifel wird in ihm angesichts der Tausenden von Bänden allein durch die Tatsache der Masse gleichsam mit elementarer Naturgewalt erdrückt. Dann sieht Perz die Echtheit der Register noch durch den Umstand verbürgt, dass sie in den geheimsten päpstlichen Archiven verborgen gehalten wurden und bis auf seine Zeit einem Außenstehenden nur in sehr wenigen Fällen und sehr beschränktem Maße die Einsicht gestattet worden sei. Ein Umstand, der für uns unter dem Gesichtswinkel der universalen Fälschungsaktion gerade im Gegenteil das Misstrauen in die Echtheit dieser ängstlich gehüteten Bände steigert. Ich muss jedoch den historisch-diplomatischen Fachmännern Gerechtigkeit widerfahren lassen. Es hieße von ihnen verlangen, über den eigenen Schatten zu springen, wollte man erwarten, dass sie, niedergehalten durch die Last der Autorität, der Tradition und der Gewohnheit, dem Problem der päpstlichen Register unbefangen und vorurteilslos entgegentreten sollten.